put your body next to mine and dream on. I've been fucked up and I've been fooled. I've been robbed and ridiculed in daycare centers and night schools. Terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized, handle me with care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care? Diese Sendung enthielt Produktplatzierungen. Die AK Tirol, immer für Sie da. Lesen Sie in der Tiroler Arbeiterzeitung. Auch heimische Nahrungsmittel sind inzwischen im Ausland billiger. AK-Präsident Zangerl fordert endlich Transparenz und Überwachung sowie die Wiedereinsetzung der Paritätischen Kommission und einen Ausbau der Wettbewerbsbehörde. AK Tirol. Bei uns seid's auf der sicheren Seite. Sie suchen ein Miele Haushaltsgerät, das genau zu Ihnen passt? Das Miele Center Höppberger berät Sie ausführlich und persönlich und kümmert sich um perfekte Lieferung und Montage. Ich habe meine Miele fürs Leben gefunden. Im Miele Center Höppberger in Rumm, Innsbruck. Es ist 12 Uhr. Sie hören die Glocken der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt aus Malz in Südtirol. Die Kirche Maria Himmelfahrt des Südtiroler Ortes Malz entstammt im 15. Jahrhundert. Die Mauern des heutigen Presbyteriums zeugen noch von einer stattlichen gotischen Kirche. Urkundlich erwähnt wird der Name Malz jedoch bereits im 2. Jahrtausend. Nach einem Brand musste die Kirche im 19. Jahrhundert neu errichtet werden. Fast die gesamte Inneneinrichtung stammt aus dieser Zeit. Das wohl bedeutendste Gemälde des Gotteshauses ist das linke Seitenaltarbild mit dem Tod des heiligen Josef von Martin Knoller. Der Hochaltar und das Altarbild Maria Himmelfahrt wurden von Imster Künstlern geschaffen. Aus dem Turm der Kirche von Malz erklingen 7 Glocken. Radio Tirol. Besser informiert. Die ORF Tirol Mittagsinformation. Schönen Mittag, das sind unsere Themen. Was hat der Transitgipfel am Brenner gebracht? Wir analysieren. Wattens entscheidet sich für autofreie Zone im Ortszentrum und das Wetter bleibt sommerlich. Im Studio Alexander Wegener. Der Durchschlag beim Erkundungsstollen des Brenner Basistunnels gestern ist geglückt. Eine technische Meisterleistung. Aber war es auch das historische Ereignis, das die Politik, vor allem die heimische Politik, beschworen hat? Wie ist der Nachhall? Was hat's gebracht? Eine Einordnung dazu jetzt von Georg Leich. Große Erwartungshaltungen haben den Nachteil, dass sie selten erfüllt werden. Wer sich vom gestrigen Spitzentreffen der Regierungschefs mit EU-Kommissar Apostolos Tsitsikostas einen knallartigen Durchbruch erhofft hat, muss heute ernüchtert sein. Die vor Jahrzehnten versäumte verbindliche Verlagerungsorder von Straßengüterverkehr auf die Schiene spielt's nicht. Statt Verlagerungspflicht wurde über Anreize und über schnelle Cappuccino-Fahrten zwischen Innsbruck und Bozen philosophiert. Die Transitklage Italiens wurde nicht erwähnt, echte Probleme am Rednerpult ausgeklammert. Eine vertane Chance? Es gibt auch eine andere Seite. Italiens Verkehrsminister Matteo Salvini konnte seine feindseligen Attacken gegen das, Zitat, arrogante Österreich nicht wiederholen. Seine Regierungschefin Giorgia Meloni hat ihm die Show gestohlen und damit Diplomatie und Gesprächsbereitschaft zumindest für den Augenblick wieder in den Vordergrund gestellt. Wer sich noch an die harschen Aussagen der ehemaligen EU-Kommissarin Valian erinnert, kann in Apostolos Tsitsikostas einen Menschen erkennen, der andere Werte betont. Er spricht das Schicksal und die Bedürfnisse der Menschen entlang der Autobahn als Maßstab an und nicht nur wirtschaftliche Interessen. Wie das politisch zu nützen ist, das wird in den Kabinetten der Regierenden hoffentlich intensiv beraten, damit es beim nächsten historischen Akt am Brenner vielleicht noch mehr Aufbruchsstimmung zu vermitteln gibt, so wie es dem Aufwand und den Leistungen der Tunnelbauer gerecht wird. Eine Analyse von Chefredakteur Georg Leich. Das Labor InPart GmbH, eine private Einrichtung der Tirol-Kliniken, die Pathologieproben analysiert, sucht einen neuen Geschäftsführer. Er ist möglich, wie es in der Ausschreibung heißt. Nach einem Rechnungshofbericht im Sommer waren die InPart bzw. die Tirol-Kliniken heftig unter Beschuss geraten, denn seit Gründung sind die Kosten, die die Tirol-Kliniken für die InPart zahlen, auf rund 10 Millionen Euro gestiegen, obwohl die Klinik Innsbruck auch eine universitäre Pathologie hätte. Helena Fröhlich berichtet. Es ist eine brisante interne Stellenausschreibung, bei der viele Fragen offen sind. Ehe es möglich, so heißt es in der Ausschreibung der InPart GmbH, wird ein neuer Geschäftsführer bzw. eine neue Geschäftsführerin gesucht. Eine Ausschreibung, die wohl viel Interesse weckt. Immerhin habe laut einem Bericht des Bundesrechnungshofs der bisherige Geschäftsführer Facharzt Afshin Soleiman mehr verdient als der Landeshauptmann. Nebenbei konnte er noch 7 Nebenbeschäftigungen nachgehen. Auch das hat der Rechnungshof kritisiert. Warum sucht die InPart nun sehr rasch einen neuen Geschäftsführer? Verlässt der Facharzt Afshin Soleiman freiwillig die InPart GmbH? Wird ihm jemand zur Seite gestellt oder sind es Auswirkungen des Rechnungshofberichtes? Die Tirol-Kliniken geben dazu heute jedenfalls keine Auskunft gegenüber dem ORF Tirol. Für Ende nächster Woche sei eine Sitzung dazu anberaumt. Doch wie kommt es dazu, dass die Landeskrankengesellschaft Tirol-Kliniken 2018 ihre eigene Pathologie gegründet hat? Es ist die Folge eines jahrelangen erbitterten Streits mit der Medizinischen Universität, die ebenfalls ein pathologisches Institut betreibt. 2016 kam es vor allem wegen des Geldes zum großen Krach. Die MedUni stellte die Befunde ein. Die Tirol-Kliniken mussten damals ad hoc eine neue Pathologie quasi aus dem Boden stampfen. Somit ist die Uniklinik Innsbruck die einzige in ganz Österreich mit 2 Pathologien. Eine universitäre, die kaum Aufträge hat, und eine private, 100%ige Gesellschaft der Tirol-Kliniken, die bisher alles an sich gezogen hat. Die InPart GmbH, die nun erstmöglich einen Geschäftsführer sucht. Nach dem Zerwürfnis zwischen Medizinischer Universität und Tirol-Kliniken scheinen sie sich nun wieder, wie diese Woche berichtet, angenähert zu haben. Bei einem neuen Verfahren zur schnellen Diagnostik von Gehirntumoren gibt es eine Zusammenarbeit der Tirol-Kliniken mit der Medizinischen Universität Innsbruck. In der Gemeinde Wattens ist gestern Abend eine umstrittene Entscheidung gefallen. Mit hauchdünner Mehrheit von 10-9 hat sich der Gemeinderat für eine autofreie Zone im Ortszentrum ausgesprochen. Stefan Lindner hat die Details. Seit Monaten ist das Ortszentrum von Wattens autofrei. Allerdings nicht verordnet, sondern weil dort gerade die Volksschule neu errichtet wird. Jetzt steht aber fest, dass die Autos auf den Kirchplatz nicht mehr zurückkehren werden. Bürgermeister Lukas Schmidt ist Befürworter einer Fußgängerzone und dementsprechend froh über das Jahr im Gemeinderat. Wir möchten mit dem neuen Kirchplatz 3 Dinge erreichen. Das ist erstens, dass wir das Ortszentrum schaffen, einen Kern, auf den die Wattnerinnen und auch die Region stolz sein kann. Das ist zweitens, dass wir einen Raum für die über 500 Schülerinnen und Schüler schaffen, die dort zur Schule gehen, Volksschule, Mittelschule, Polytechnische Schule. Und das dritte ist, dass, glaube ich, gerade die wirtschaftliche Lage sich in Wattens und auch in Tirol natürlich massiv verändert und wir als Ort Dinge, Qualitäten, Anziehungspunkte schaffen müssen, damit wir konkurrenzfähig bleiben. Die Wattner Kaufmannschaft sieht das völlig anders und spricht von einer wirtschaftsfeindlichen Entscheidung. 45 Unternehmen hätten sich klar gegen eine Fußgängerzone ausgesprochen. Kommende Woche will man beraten, welche Konsequenzen man ziehen werde, heißt es heute auf Nachfrage. Enttäuscht dürften auch jene 450 Wattnerinnen und Wattner sein, die eine Bürgerinitiative gegen eine Fußgängerzone unterzeichnet haben. Sie kritisieren, dass die vielbefahrene Bahnhofstraße künftig im Verkehr ersticken wird. Dazu sagt Bürgermeister Schmidt: Es wird sicher zu einem gewissen Umwegverkehr kommen. Ich glaube, wir sind uns auch einig, dass die Bahnhofstraße an der Belastungsgrenze ist. Das motiviert mich und mein Team, dass wir weiter jede Maßnahme, die wir setzen können als Gemeinde, auch umsetzen, um die Verkehrsbelastung auf der Bahnhofstraße in den Wattens generell zurückzudrängen. Konkrete Maßnahmen wären beispielsweise eine Temporeduktion und auch eine Tempoüberwachung in der Bahnhofstraße, so der Wattner Bürgermeister. In Lienz ist wieder studentischer Alltag eingekehrt. Das MCI hat, wie berichtet, nach dem Fehlstart von UMIT und Uni Innsbruck den Campus Lienz übernommen. 20 Studierende absolvieren zurzeit den technischen Grundkurs. Sie freuen sich über ein Studentenleben abseits von Massenstudien, berichtet Robert Hiebacher. Es rauchen wieder die Köpfe im Campus Lienz. 3 Frauen und 17 Männer sitzen im Hörsaal. Sie absolvieren die ingenieurwissenschaftliche Grundausbildung. Bevor es nächstes Jahr ans MCI in Innsbruck geht, erläutert Standortleiter Hans-Jörg Jaufenthaler. Das bedeutet sehr naturwissenschaftlich, viel Mathematik, Physik, Werkstoffkunde und alle sehr technisch bezogene Fächer. Und im zweiten Studienjahr gehen die Studierenden ja nach Innsbruck, machen dort dann die Spezialisierung. Die Studierenden kommen aus Deutschland, Kärnten, Süd-, Nord- und Osttirol. Untergebracht sind sie entweder in Wohnungen, WGs oder im Lienzer Kolpingheim. Das Studium fernab der Mainstream-Unis behagt ihnen bis jetzt. Eine kleine Stadt ist von Vorteil für mich persönlich, weil ich davor auch zu Hause gewohnt habe, jetzt zum ersten Mal alleine wohne. Ich pendle hier jeden Tag hin und her mit einem Euregio-Ticket von der Euregio-Region Tirol. Neues Südtirol und Trentino. Ich hatte mich in Innsbruck beworben, wurde dort auf die Warteliste gesetzt und hatte dann die Option, hierher zu kommen. Und eben das erste Jahr in der Heimat zu sein, ist schon doch fein, wenn man sich spart, eine Wohnung zu suchen. Aber es war kein leichtes, die Studierenden zu rekrutieren. Offensive Werbung war angesagt, damit die studentischen Fische anbeißen, um in der Peripherie zu studieren, sagt Hans-Jörg Jaufenthaler. Wir haben sehr, sehr viel Werbung betrieben im Sinne von, wir sind auf die Schulen zugegangen und so haben wir versucht, einmal den Fokus natürlich auf unsere Region zu setzen. Durchatmen gibt es für die Standortleitung nicht, denn schon wird es für nächstes Jahr daran gearbeitet, dass es genügend Bewerber für den Campus Lienz gibt. Berichtet aus Osttirol Robert Hiebacher und das war die Mittagsinformation von Radio Tirol. Danke, Schanna. Kurz aufs Wetter, die Temperaturen steigen auf bis zu 28 Grad in Tirol, im Inntal sogar bis auf 30 und das bei nur schwachem Wind. In Hintertux haben wir derzeit 17 Grad, 22 Grad haben wir schon in Lienz, in Landeck und in Innsbruck und in Reute haben wir 23 Grad. Morgen, der nächste Sommertag, wieder Frühnebel, auf den Bergen dann schon lebhafterer Südwind, in den Tälern Phönik, da könnten sich dann sogar 31 Grad ausgehen und der Sonntag eine neue Auflage des Sommers, nur der Föhn wird da kräftiger und ab Montag dreht das Wetter dann Richtung Herbst wieder um. Wir wünschen ein schönes Wochenende. Radio Tirol zur Mittagszeit mit Britta Bauer. We're living together. sich irgendwie zu schnell. Die Straßen sind leer und du bist es auch. Als wäre das Leben, das hier einmal war, verbraucht, als ob dort in der Ferne ein weiterer Stern wäre, der wie du so einsam scheint. Doch da sind weit über tausend, denen geht es genauso. Du bist nicht allein, da sind Millionen Lichter in der Welt, Milliarden Farben, sie leuchten so hell. Millionen Lichter über der Stadt, sie bringen uns sicher durch die Nacht. Da sind Millionen. Dir vor wie ein Komet, der in die Erdumlaufbahn fliegt und verglüht. Du spürst, wie du rennst, den Regen auf deiner Haut. Durch deine Adern fließt Strom, du warst noch niemals so gut gelaunt, als ob dort in der Ferne noch mehr von dir wären. Sie ziehen dich magnetisch an, all die Sterne da draußen, die den Nachthimmel auch sehen. Wir gehören zusammen, da sind Millionen Lichter in der Welt, Milliarden Farben, sie leuchten so hell. Millionen Lichter über der Stadt, sie bringen uns sicher durch die Nacht. Da sind Millionen. Millionen Lichter in der Welt, Milliarden Farben, sie leuchten so hell. Millionen Lichter über der Stadt, sie bringen uns sicher durch die Nacht. Da sind Millionen Lichter, siehst du sie nicht? Millionen day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way every day. Shadows grow so long before my eyes, and they're moving across the page. Suddenly the day turns into night, far away from the city. sunset in your eyes, brown and gray and blue besides. Clouds are stalking islands in the sun. I wish I could buy one out of season. But don't. Big Mountain hier bei uns in Radio Tirol noch 8 Minuten. Dann ist es 1 und da schauen wir gleich auf die A13 Brenner Autobahn Richtung Innsbruck. Das schaut nach mehr aus zwischen dem Zenzenhof und Innsbruck Süd. Blockiert im Baustellenbereich, ein defektes Wohnwagengespann, den rechten Fahrstreifen. Stau bis zur Mautstelle Schönberg und 1 Stunde Zeitverlust. Stau auch auf der Ausweichstrecke über die B182 vor einer Baustelle bei Unterberg. Wir wünschen hier Geduld und eine gute Fahrt. Große Hits. Große Hits. Große Hits. Einer jagt den nächsten. Für Sie jetzt einer der größten Country-Stars, der Willie Nelson. Ja, der ist schon 92 Jahre alt, wohnt natürlich in Texas, wie sich das für einen richtigen Cowboy gehört. On the road again. Radio Tirol am Freitag. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. And I can't wait to get on the road again. Road again, like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way, and our way is on the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. Wait to get on the road again. Hause in Tirol. Was schätzt du so an Tirol? Die Menschen, die Gastfreundlichkeit, die Kultur, das Essen, die Luft, die Berge, das Wasser. Ich kann gar nicht aufhören. Radio Tirol im ganzen Land unterwegs. Im Winter Skifahren, im Sommer Trampolinspringen. Das macht die Jugend von Kaltenbach und Umgebung. David Steiner sagt, Griersenk vom Lauchsee. Tirol. Mein Land. Wo wir zu Hause sind. Mein Radio Tirol. Tirol. Besser informiert. Die ORF-Weltnachrichten. Es ist 13 Uhr. Im Studio Daniela Nicolai. Die E-Wirtschaft will verhindern, dass künftig auch Stromerzeuger Netznutzungsgebühren zahlen müssen. Sie fordert von der Regierung, diesen Teil im neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetz zu streichen. Betroffen wären nämlich auch private Stromkunden mit Photovoltaikanlagen, wie Max Nichols berichtet. Wer Strom aus dem Netz bezieht, der zahlt für die Netznutzung ein Entgelt. So war die bisherige Regelung. Künftig sollen auch jene Netznutzungsentgelt bezahlen, die Strom einspeisen. Die österreichische E-Wirtschaft will, dass dieser Teil im neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetz gestrichen wird, denn schon jetzt seien die Netzkosten für die Einspeiser hoch, sagt Barbara Schmidt, Generalsekretärin von Österreichs Energie. Die Erzeugung in Österreich bezahlt jetzt schon Netznutzungsentgelte, sogar mehr als im Ausland. Und wir wollen eben, dass diese neue Regelung, die im Gesetz steht, dass diese wieder fällt. Die Kritik an den zusätzlichen Einspeisegebühren ist nicht neu.